puesta del sol, calientita mi piel, con tu rico tumbao, juntos vamos a gozar. Rica puesta del sol, der Abend wird wieder toll, mit dir ein heißer Tanz, mehr zeigst du mir dann heut Nacht. Calientito, azúcar, sabrosito, con tumbao, nur mit dir am Strand, mamacita, mit beide Hand in Hand. Rica puesta del sol, calientita mi piel, con tu rico tumbao, juntos vamos a gozar. Rica puesta del sol, der Abend wird wieder toll, mit dir ein heißer Tanz, mehr zeigst du mir dann heut Nacht. Herzerwärmend, so ein Hüftschwung, der trifft mich so nur mit dir am Strand, wir beide Hand in Hand. So ein Hüftschwung, der trifft mich so.